Die Familie Asciolo und der Mafia-Pate in Münster. Die Grundstücke, auf denen der jetzt mit Hausarrest belegte Landwirt Waldheim Gemüse anbaute, bringen scheinbar nur Ärger. Ob das mit der Vorgeschichte zu erklären ist, weiß ich nicht. Jedenfalls berichtete der Kronzeuge Giuseppe Vrenna, Salvatore Asciolo habe sich damals zu Zeiten von Euro-Paradiso mit der Zugehörigkeit zu den Papanicciari gebrüstet und ihn um einen Gefallen gebeten. Sie müssten einige Grundstücke kaufen, sollten sich deren Besitzer weigern, möge er doch bitte etwas unternehmen. In einem am 10. Mai 2011 auf YouTube veröffentlichten Interview für einen lokalen Fernsehsender beschrieb Asciolo das gänzlich anders. Zitat: Um Euro-Paradiso hierher zu bringen, hatte ich 49 Mal die Polizei zu Hause. 49 Mal. 3 Durchsuchungen ohne Ergebnis, logischerweise. 2 Gerichtsverfahren und die Sonderüberwachung und Vermögensbeschlagnahme. Seine Klagen wurden lauter. Mein Strafregisterauszug ist sauber. Etwas Wut könnt ihr mir zugestehen. Asciolo war damals gerade mit dem großen Investmentprojekt gescheitert und wollte in die Politik gehen. In dem Interview erzählte er von sich. Er sei eines von 9 Geschwistern. Zitat: 1977, 1978 arbeitete ich für die Stadtverwaltung von Crotone. Ich kündigte dann. Vielleicht bin ich der Einzige in der Geschichte von Crotone, der je seinen Job dort gekündigt hat. Er habe den Koffer gepackt, um nach Deutschland zu gehen, mit seinen Brüdern. Wir haben hart geschuftet, unser Glück gemacht. Wir haben in der Gastronomie gearbeitet. »Wollen wir verraten, dass Sie aus Papanice sind?«, fragte die Moderatorin, stets darauf bedacht, Asciolo in einem guten Licht erscheinen zu lassen. »Natürlich! Ich bin stolz auf Papanice. Meine Freunde nennen mich Turuzzo.« Einer dieser Freunde ist Angelo Salvatore Cortese, oder besser, war. Cortese hatte die Seiten gewechselt und kooperierte mit den Ermittlungsbehörden. »Die Familie kenne ich gut«, sagte er im Oktober 2020 zu dem Staatsanwalt Domenico Guaraccio, der sich bei der Antimafia-Staatsanwaltschaft Catanzaro auch um Mafiosi in Deutschland kümmert. Hart geschuftet? Das Geld dafür stammte von Nicolino Grande Aracri. Der Boss reiste in den 90ern mehrmals nach Deutschland. In der Gegend von Crotone hatte sich herumgesprochen, dass man im Ausland, vor allem in der Bundesrepublik, gut Geld waschen und investieren konnte. Die Asciolo-Brüder wurden eine wichtige Anlaufstelle für die Clans in der Region, vor allem Francesco, der sich in Münster niedergelassen hatte. Franco war, wie sagt man, das Bindeglied, weil er war von dort, kannte Buchhalter. Franco Asciolo und ein paar andere waren schon seit Jahren, sagen wir, Teil des deutschen Kontextes. Sie wussten, wie man sich bewegt, kannten Banken, Steuerberater, wussten ein bisschen alles, Notare. Franco riefen sie sogar Il Tedesco, also der Deutsche, so Cortese. Der Kronzeuge Domenico Bumbacca berichtete, dass auch Francesco Rosselli, der Bruder von Leo Rosselli vom Clan Migna, oft bei Franco Asciolo zu Besuch gewesen sei. Er war alle 10 Tage in Deutschland, immer bei diesem Asciolo. Francesco Rosselli habe ihm auch einmal Bilder eines weiteren Mitglieds der Familie gezeigt. »Wenn ich mich nicht täusche, hieß er ebenfalls Asciolo. Der hat den Vornamen Luigi, 1000%ig.« Francesco Asciolo wurde von deutschen Medien als »Pate von Münster« tituliert. Das ist natürlich Quatsch. Und ich frage mich, warum in Deutschland jeder Mafioso gleich zum Paten hochstilisiert wird. Cortese erinnert sich, dass sie ein Import-Export-Unternehmen aufbauten. Der Kronzeuge fragte den Staatsanwalt Guaraccio, ob er Kalabrisch spreche, und verfiel dann in Dialekt. Franco interessiert vor allem, das Geld von Grande Aracri zu waschen. Der hatte kein Interesse, sich anzustrengen. Der hat in seinem Leben noch keinen Finger gekrümmt. Das Unternehmen Import-Export-Geschäft sei nur ein Tarnunternehmen gewesen. Nicolino Grande Aracri trug damals stets Visitenkarten des Unternehmens bei sich. Wenn er von der Polizei angehalten wurde, zeigte er sie immer und sagte, er arbeite regelmäßig in Deutschland. Heute bringen deutsche Ermittler Franco Asciolo mit einer ganzen Reihe von Unternehmen in Verbindung, etwa einer größeren Supermarktkette, auch wenn er bei diesen formal keine Rolle spielt. Bei manchen hat er Zugriff auf die Finanzen. Bei dem Sitz eines Unternehmens wurde er sogar regelmäßig von seinem Bruder Salvatore abgeholt. Abhörmaßnahmen bestätigen, dass Asciolo die Fäden zieht. Seine Kinder stiegen mit weiteren Betrieben mit ins Business ein. In Italien wollten Salvatore und Francesco Asciolo nicht mehr investieren. Zu gefährlich. Zitat: Der aus Parma hatte ein Lokal. Sie hatten ein Luxuslokal aufgebaut. Es wurde ihm beschlagnahmt, weil er einen Scheck mit jemandem getauscht hatte, berichtete Francesco seinem Bruder. Dann ist nichts mehr zu machen. Das ist inzwischen Mode geworden. Immer ist der Calabrese 'Ndrangheta, knurrte Salvatore Asciolo. Okay, aber das waren Neapolitaner, sagte sein Bruder. An anderer Stelle kommentierte Salvatore Asciolo die Corona-Pandemie. Da die Staatsanwälte jetzt nichts tun, sind sie in der Öffentlichkeit nicht sichtbar. Grateri neulich, ihr müsst aufmerksam sein, die Mafia nimmt sich jetzt Raum. Sie bringt den Leuten die Hunger und die Einkäufe. Aber was sollen wir machen? Sollen wir sie verhungern lassen? Ja, Salvatore Asciolo sagte, wir. Franco Asciolo wirkte auch nach Italien als Bindeglied. Im Jahr 1999 fuhr er etwa mit einem deutschen Bankdirektor nach Kalabrien zu Nicolino Grande Aracri. Ob dieser Direktor wirklich ein Bankdirektor war, erschließt sich nicht aus den Akten. Vielleicht halten sie es mit den Bankern ja wie viele in Deutschland mit den Mafiosi. Alle sind gleich Bosse. Abhörmaßnahmen zufolge scheinen Mafiosi nur hochrangige Banker zu kennen. Und auch Bargeldtransporte nach Italien erfolgten unter der Mithilfe der Brüder Asciolo. Im September 2017 hörten die Ermittler mit, wie ein Paar in einem Jeep von Ford mit österreichischem Kennzeichen nach Italien zu einer Raststätte gelotst wurde und dort Mario Magna, dem Neffen von Mico Magna, etwas übergab. Jenseits jeden Zweifels handelt es sich um Bargeld, steht in der Akte zu dem Fall. Ich habe natürlich Franco Asciolo zu all dem befragt. Sein Rechtsanwalt schickte mir die folgende Antwort. In der Heimat unseres Mandanten ist dieser sehr häufig vorkommend und führte bisher auch immer wieder zu Verwechslungen. Soweit Sie daher die Aussage eines Herrn Angelo Cortese anführen, hatte dieser bereits in dem Verfahren 2014 nicht glaubhafte Aussagen getätigt, sodass unser Mandant freigesprochen wurde. Weder ist unser Mandant mit einem deutschen Bankfunktionär gefahren, noch erwirbt oder vertreibt er Drogen. Ein Zeuge Colombi ist unbekannt und eine Mitgliedschaft zur 'Ndrangheta nicht gegeben. Vielmehr wohnt unser Mandant seit über 40 Jahren in Deutschland und hat dort seine Familie mit Kindern. Auch Salvatore Asciolo lebte zeitweise in Münster, aber nicht durchgängig wie sein Bruder Franco, sofern man die Haftzeiten großzügig ausblendet. Salvatore Asciolo war von 1981 bis 1990, von 1994 bis 2003 und wieder im Oktober 2019 bis August 2020 Münsteraner. Viele weitere Leute aus seinem Umfeld zogen ebenfalls ins Münsterland, andere nach Augsburg, wo die Clans aus Crotone ebenso stark vertreten sind. Ich kontaktierte auch Salvatore Asciolos Anwalt, von diesem erhielt ich jedoch keinerlei Antwort. Die Brüder Asciolo hielten offenbar nicht nur zu den Clans aus ihrer Gegend Kontakt, sondern auch zu anderen. Bei einem Treffen zwischen dem Boss Rocco Anello und Salvatore Asciolo Anfang September 2019 hörten Ermittler mit. Agnello? Grüß mir deinen Bruder und deinen Sohn, deine Frau. Asciolo? Die ganze Sippe. Agnello? Von Zeit zu Zeit tauschen dein Bruder Franco und ich auf WhatsApp ein paar Grüße aus. Asciolo? Ja, ich habe ihn heute angerufen, weil ich dachte, er sei unten. Er sagt, er kann nicht weg, es gibt Arbeit. Der große Sohn ist an der Uni, der Kleine macht die... Unverständlich. Agnello? Sie haben die Supermärkte, aber er hatte Restaurants in Deutschland, große, riesige. Asciolo? Nein, Franco hat den Großhandel. Und wir waren in Polen, sogar im Mai. Im Mai war ich in Polen. Mein Bruder, der in Deutschland ist, hat dort zwei Hotels und ein Restaurant. Als die Mauer fiel, hat er zwei Häuser gekauft. In Reggio Emilia ist ein anderer Bruder. Francesco Asciolo wurde zu einer Anlaufstelle bei vielen Problemen. Gaetano Aloi, erst seit März 2023 Kronzeuge, erinnerte sich, wie er Franco Asciolo kennenlernte, nämlich über dessen Cousin. Anders als sein Cousin Luigi, der in Stuttgart ist, lebt er in Münster, wo er ein großes Lebensmittelgeschäft betreibt. Franco Asciolo habe einmal bei einem akuten Kokainmangel geholfen. Als Cenzo Pirello Boss war, hatten wir keine Drogen mehr zu verkaufen. Mein Schwager hatte dann die Idee, sich an Franco Asciolo zu wenden. Wir fuhren also nach Münster hoch. Ich, Peppe Spagnolo, Cristiano Martino und Franco Cosentino, genannt Zazizza. Wir sprachen mit Franco Asciolo und blieben für eine Weile in Münster. Asciolo und er seien dann nach Belgien gefahren. In einem Hotel stellte Franco mir einen Typen vor, mit dem er die eine Lieferung von 1 Kilo Kokain nach Deutschland vereinbarte. Daraus haben wir ein weiteres 0,5 Kilo gestrecktes Kokain gemacht und es über einen Junkie nach Ciro Marina gebracht. Der Linienbus fuhr auf der Strecke Deutschland-Kalabrien. Während der Belgienreise habe Astiolo ihm anvertraut, dass er, wie die ganze Familie Astiolo, in Deutschland Experte sei für Betrug mit Lebensmitteln und Kokain. Ermittler in Neapel können das bestätigen. Sie beantragten 1997 seine Auslieferung aus Deutschland. Er sei Teil einer kriminellen Vereinigung, die mit Kokain handle. Astiolo berichtete Aloy auch, wie eng er mit Nicolino Grande Aracri sei. Der Kronzeuge Bruno Colombi erzählte dazu eine interessante Episode. Einmal sei Astiolo mit seiner Partnerin und der Tochter nach Italien gefahren und in der Wohnung von Grande Aracri untergekommen. Sein Jaguar sei während der Reise kaputt gegangen. In der Folge habe er das Auto einfach dem Boss überlassen. Franco Astiolo, der Mann, der in Münster öfter fröhlich singend in seinem Laden steht, wird in italienischen Akten auch gravierender Dinge belastet. Dabei geht es um einen Mord im Milieu, mit dem er zwar direkt nichts zu tun hatte, aber indirekt. Astiolo betrieb damals gemeinsam mit seinem Bruder ein Restaurant in Reggio Emilia, ein Lokal, das alle nur Pizzeria der Papaniciari nannten. Man bezeichnet Mafia-Clans ja oft nach ihrer Herkunft, und genau so war das hier auch gemeint. Die Pizzeria war eine Anlaufstelle für den Clan Megna, aber nicht nur. Wenn Nicolino Grande Aracri in der Region zu tun hatte, pflegte er genauso dort zu essen wie Leute vom Clan Pharao. Davon berichten eine ganze Reihe von Kronzeugen. Grande Aracri besprach hier auch Drogendeals. In einem Fall ging es um 500 Gramm Heroin. Anfang der 90er Jahre tobte ein Krieg zwischen zwei Ndrangheta-Gruppierungen und Nicolino Grande Aracri hatte die Order ausgegeben, einen Mann namens Giuseppe Ruggiero zu beseitigen. Der Plan war, ein Auto umzulackieren und als Wagen der Carabinieri auszugeben. In diesem lauerten vier Männer im Oktober 1992 Ruggiero bei Brescello auf, einem Ort in der Nähe von Parma, stoppten seinen Wagen und erschossen ihn. Angelo Salvatore Cortese berichtete, dass das Restaurant der Astiolos ihnen als Anlaufstelle diente. »Sie haben uns logistische Hilfe gegeben, wenn wir etwas benötigten.« Auch die Werkstatt für das Umspritzen hätten ihnen die Astiolo-Brüder genannt. Deren Inhaber habe Kokain von der Familie Dragone bezogen, erinnerte sich Cortese. Er brachte uns die Schlüssel, legte sie auf den Tisch und ging weg. Cortese war damals Teil der Gruppe des Clans Grande Aracri, der für Morde zuständig war. Nicolini Sacrone, ein weiterer Kronzeuge, ergänzte, dass man den Astiolos nicht gesagt habe, wofür man das Auto benötige. Franco Astiolo war häufig inhaftiert, nicht nur wegen Drogenhandels, sondern auch wegen Steuerbetrugs. Er hatte Umsatzsteuer in Höhe von mehr als 6 Millionen Euro hinterzogen und saß deshalb im bayerischen Amberg ein. Befreundete Clans nahmen dann Geld aus ihrer Kasse und ließen es ihm zukommen oder kümmerten sich um Rechtsanwälte. Beispielsweise beschlossen Giuseppe Spagnolo und Martino Cristiano vom Clan Pharao, ihm mit 3.000 Euro auszuhelfen. Und auch Nicolino Grande Aracri unterhielt sich mit seinen Leuten, wie man den Kumpan Astiolo unterstützen könne. Am Ende geht es eben doch immer wieder um Geld. Und es hilft Ermittlern, Beziehungen aufzuzeigen und auch zu erkennen, wer wie wichtig ist. Schon 2007. Da war zum Beispiel dieser Kredit in Deutschland. Franco Astiolo hatte Giuseppe Spagnolo, also Peppe, dem Banditen, 50.000 Euro gegeben. Ein Freundschaftsdienst. Peppe hatte ihm berichtet, dass er kurzfristig Geld brauche, um einen staatlichen Zuschuss zu bekommen oder so. Da waren sich die Kronzeugen nicht mehr sicher. Jedenfalls hatte Spagnolo das Geld monatelang nicht zurückgezahlt. Mehrere Clanchefs waren in der Folge damit beschäftigt, eine Lösung in der Sache herbeizuführen. Leo Rosselli, damals in Haft, ordnete direkt aus dem Gefängnis an, dass Spagnolo das Geld sofort zurückgeben müsse. Nicolino Grande Aracri schaltete sich ein. Und auch Cataldo Marincola beschäftigte sich mit dem Fall. Er wollte von Domenico Bumbacca wissen, ob er bei der Kreditvergabe in Deutschland mit dabei gewesen sei. »Katar, ich gehe doch nicht mit Peppe nach Deutschland. Wenn Peppe unterwegs ist, dann hat er immer 10 Zigeuner im Schlepptau. Ich lasse mich doch nicht verhaften. Der Knast in Deutschland ist nicht wie in Italien. Der ist ganz anders.« Vor dem Kredit war das Verhältnis zwischen Franco Astiolo und Giuseppe Spagnolo deutlich besser. Am 13. Oktober 2005 belauschten Ermittler ein Telefonat zwischen beiden nach einer Reise Spagnolos nach Deutschland. Franco Astiolo: »Kumpan Peppe, mein Lieber.« Giuseppe Spagnolo: »Wie geht's? Alles in Ordnung?« Astiolo: »Ich denke immer an euch. Kumpan, alles bestens.« Spagnolo: »Was macht ihr?« Astiolo: »Kumpan, ich bin in der Stadt.« Spagnolo: »Alleine?« Asiolo: Allein, allein. Schauen wir, ob ich eine Nutte finde? Spagnolo: Der einen hast du ja Arbeit gegeben. Asiolo: Wenn sie uns bestimmte Dienste erweisen. Nein, ich habe euch gesagt, dass ich sie nicht genommen habe, Kumpan. Als sie gegangen ist, habe ich Order gegeben, sie zu entlassen. Spagnolo: Ah, genau. Asiolo: Sie hat sich nicht von euch ficken lassen? Also Kündigung, weg mit ihr. Spagnolo: Sie war aber ein scheiß Salamander, Kumpan, scheiß tot. Asiolo: Und wenn sie sich hätte ficken lassen, dann, Kumpan, hätten wir sie behalten. Wir hätten sie wenigstens ausgenutzt. Spagnolo: Aber, Kumpan Franco, von euch wollte sie gefickt werden, wusstest du das? Asiolo: Ja, Kumpan, aber wenn sie all diese Scheißspielchen treiben, Kumpan, dann vergeht mir die Lust. Verstanden, Kumpan? Spagnolo lacht. 9 Kronzeugen haben Franco Asiolo unisono als Mitglied der 'Ndrangheta bezeichnet. Geschäftspartner wussten um seine Zugehörigkeit. Verurteilt worden ist er deswegen nie. 2015 wurde er bei einem Verfahren in Turin freigesprochen vom Vorwurf, Mitglied im Clan Greco aus San Mauro Macesato zu sein. Das war insofern wenig überraschend, als dass 3 Kronzeugen ihn in dem Verfahren als Mitglied der Papanicciari bezeichnet hatten, also des Clans Megna und damit einer anderen Gruppe. Im Turiner Urteil ist auch zu lesen, dass der Boss Domenico Greco seinen Sohn getauft habe. In Deutschland half dieses Urteil Asiolo, aus der Auslieferungshaft freizukommen. Die Generalstaatsanwaltschaft Hamm hatte in Italien mehrfach Informationen darüber angefordert, wie genau Asiolo den Clan unterstützt habe. Sie wollte prüfen, ob die Verjährung der Taten einer Auslieferung entgegenstünde und ob die Taten im Haftbefehl nicht bereits Gegenstand eines rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens waren. Eine Antwort habe sie nicht bekommen, schrieb ein Sprecher auf meine Anfrage hin. Am 28.11.2023 wurde die Auslieferung für unzulässig erklärt. Es bleibe den italienischen Behörden aber unbenommen, die erbetenen Angaben zu übermitteln. In diesem Fall würde eine erneute Prüfung erfolgen. Bis dahin kann Franco Asiolo weiter in seinem Geschäft singen und freundlich seine Kunden bedienen.